Sie ist nach Bourges gefahren. Er log. Und das war ein Fehler. Es war 10 Uhr morgens. Wie an jedem Donnerstag war der Marktbetrieb schon in vollem Gang. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. In Fernands engem Bistro standen 4 oder 5 Männer am Tresen. Das glaube ich dir nicht. Später würde Jonas Milk angestrengt versuchen, sich jedes Gesicht ins Gedächtnis zu rufen. Gina, geht's gut? Es geht dir gut. Ich habe mich schon gefragt, ob sie krank ist. Ich habe sie heute Morgen nicht gesehen. Stimmt. Ich habe sie auch nicht gesehen. Er hatte den Mund geöffnet und da war es geschehen. Sie ist nach Bourges gefahren. Obwohl sein Instinkt ihm davon abriet. Wohnt die Lud noch immer dort? Ich nehme es an. Es kam vor, dass seine Frau in Bourges eine Schulfreundin besuchte. Der Buchhändler von Archangelsk. Nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Das Essen ist fertig. Ich komme. Am Vorabend hatte Jonas Milk wie gewöhnlich um 7 die Bücherkästen hereingeholt. Das Haus war eng, eines der ältesten am Marktplatz. Die Ladenklingel konnte man in der Küche hören. Gina briet Fisch und davor gab es Sauerampfersuppe. Haben wir an diesem Abend geredet? Sie hatte das rote Kleid aus dünner Baumwolle an. Gina war das schönste Mädchen vom ganzen Markt. Volle Brüste, üppige Hüften, strahlend weiße Zähne. Draußen unter fremden Leuten war sie immer fröhlich, verführerisch. Sobald sie mit ihm zusammen war, erlosch ihr Gesicht. Fertig? Oft aßen sie in völligem Schweigen. So rasch es ging, wie um sich einer lästigen Aufgabe zu entledigen. Beim Abwasch hatte sie verkündet: Ich gehe nachher zu Clémence. In der Spätvorstellung läuft ein Film, den die beiden sehen wollen. Wenn Gina auf das Kind ihrer Freundin aufpasste, nahm sie ein Buch und ihren Schlüssel mit und kam nicht vor Mitternacht nach Hause. Bis gleich. Du hast vergessen, ein Buch mitzunehmen. Fast hätte er sie zurückgerufen. Er war in der Tür stehen geblieben, um ihr nachzusehen. Es fiel ihm auf, dass sie die große, lacklederne Handtasche an sich gepresst hielt. So belebt der Marktplatz tagsüber war, so still war er abends. Was hatte er bis Mitternacht getrieben? Seit er geheiratet hatte, war das Haus schmutziger als in seinen Junggesellenjahren. Unordnung war Ginas zweite Natur. Er nahm es ihr nicht übel. Er nahm Gina überhaupt nichts übel. Wenn sie abwesend war, nutzte er die Gelegenheit, um Ordnung zu schaffen. Heute hatte sie sich nicht einmal die Zeit genommen, die Pfanne abzuwaschen. Überall im Haus waren Bücher bis zur Decke. Antiquarische Bücher. Jonas verlieh mehr, als er verkaufte. Als er einige Regale abgestaubt hatte, setzte er sich in dem fensterlosen Büroverschlag zwischen Laden und Küche an den Schreibtisch, in dem er seine Briefmarken aufbewahrte. Jonas Milk war nämlich nicht nur Buchhändler. Die Geschäftsleute am alten Markt hätten gestaunt, wenn sie gewusst hätten, dass sein Name Briefmarkenhändlern und Sammlern auf der ganzen Welt bekannt war. Er hatte sich auf Fehldrucke spezialisiert. Hat sie überhaupt ihren Schlüssel mitgenommen? Um 12 wäre er Gina am liebsten entgegengegangen. Aber dann hätte sie denken können, er wolle sie kontrollieren. Einmal war sie ganze 3 Tage von zu Hause weggeblieben. Ohne ein Wort der Erklärung. Sie ist nicht bösartig. Er hatte sie bei ihrer Rückkehr sogar aufmerksamer als sonst behandelt. Mit welchem Recht hätte er Erklärungen verlangen, von ihr etwas fordern können? Sie tut ihr Bestes, um ihr eine gute Frau zu sein. Als es zum ersten Mal passierte, war er durch die ganze Stadt gelaufen. hatte sogar durch die Scheibe der Bar im Industrieviertel gespäht. Heute war das nicht nötig. Er sah sofort, dass in dem Haus, in dem Clemence mit ihrer Familie wohnte, kein Licht mehr brannte. Er entfernte sich wie auf Zehenspitzen. Es war mehr als wahrscheinlich, dass sie gelogen hatte. Gina, bist du da? Er legte sich ins Bett, behielt aber seine Brille mit den dicken Gläsern auf. Ohne sie nahm er alles nur verschwommen wahr, wie in einem Nebel. Gina? Sie war nicht nach Hause gekommen. Das Bett neben ihm war leer. Er konnte nicht wieder einschlafen. Es musste ungefähr 4 Uhr sein. Die ersten Marktstände wurden aufgebaut. Du stehst im Weg. Er beschloss, bei seiner täglichen Routine zu bleiben und nicht vor 6.30 Uhr aufzustehen. Auch er war hier geboren. Jetzt mach doch mal Platz. Nicht ganz. Nicht wie die anderen. Aber wenn er frühmorgens zum Bäcker ging, grüßten sie ihn mit derselben gutmütigen Vertrautheit. Und im Bistro von Fernand hatte er sozusagen seinen festen Platz. Ein Espresso. Jeden Vormittag ließ er seinen Laden für wenige Minuten allein, um dort einen Espresso zu trinken. Er hätte den Mund an diesem Donnerstag gar nicht aufmachen müssen. Er trank nie etwas anderes. Gina, geht's gut? Es geht dir gut. Ich habe mich schon gefragt, ob sie krank ist. Ich habe sie heute Morgen nicht gesehen. Stimmt. Ich habe sie auch nicht gesehen. Jeder am Marktplatz kannte Gina. Als Kind war sie mit nacktem Po zwischen den Kisten und Körben herumgerannt. Ihrer Mutter gehörte der Gemüseladen. An den Markttagen erledigte Gina ihre Einkäufe recht früh, oft ungekämmt und noch im Morgenrock. Die Männer fanden sie auch so schön, das wusste sie. Sie ist nach Bourges gefahren. Wie sollte er seine Lüge erklären, wenn sie doch noch nach Hause kam? Ihr Koffer stand im Schrank. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, bei dem er vor Scham errötete. Bis bald. Die Stahlkassette. Er schämte sich, anderen zu misstrauen, schlecht über sie zu denken. Ah. Die Kassette stand noch im Schlafzimmerschrank. Der Schlüssel war wie immer in seiner Hosentasche. Weg. Sie hat sie wirklich mitgenommen. Und doch waren die Umschläge mit den wertvollsten Briefmarken, die er besaß, verschwunden. Ist jemand da? Gina? Bist du da? Ich komme. Wo ist Gina? Ist sie nicht zu Hause? Nein. Louis Palestri, sein Schwiegervater. Um die Uhrzeit war er noch nicht betrunken. Jonas machte es so wie Gina. Er stellte ihm fraglos die Rotweinflasche auf den Tisch. Und wo ist sie? Sie ist nach Bourges gefahren. Zur Lut. Hat sie sich von ihrer Mutter verabschiedet? Das weiß ich nicht. Wann ist sie gefahren? Heute Morgen. Mit dem Bus? Ja. Um 7.10 Uhr? Ja. Warum verhielt er sich nur wie ein Schuldiger? Es war töricht. Er verwickelte sich in ein Netz aus Lügen. Am Morgen gab es nur den Bus um 7.10 Uhr. Aber um die Zeit lag der Markt fast verlassen da. Irgendjemand hätte Gina gesehen. Und natürlich hätte sie den Laden ihrer Mutter betreten, um sich zu verabschieden. Ich sage Angèle, dass Gina verreist ist. Wann kommt sie zurück? Ich weiß es nicht. Hätte er ihn zurückrufen und ihm die Wahrheit gestehen sollen? Dass seine Tochter verschwunden war und Briefmarken im Wert von 10 Millionen Francs mitgenommen hatte? Die Leute am alten Markt hielten Jonas Milk für wohlhabend. Aber nur, weil er so lange Junggeselle geblieben war und die Mahlzeiten jeden Tag im Restaurant eingenommen hatte. Von seinem wahren Reichtum ahnte niemand etwas. Nie hatte er über die seltenen Briefmarken gesprochen, die er dank seiner Geduld und seiner Genauigkeit in den letzten Jahrzehnten aufgespürt hatte. Was machst du da eigentlich? Ich prüfe jede einzelne Marke, ob sie irgendwie von der Norm abweicht. Nur einmal hatte er mit Gina über seine Sammlung gesprochen. Doppelter Aufdruck, was bedeutet das? Dass die Marke zweimal bedruckt wurde, auf einer fehlerhaften Platte, dadurch wird sie zur Rarität. Und die Zahl 4000? Das ist der Wert der Marke. Willst du damit sagen, dass diese Briefmarke 4000 Franc wert ist? Ja. Hier steht 700.000. Gibt es so wertvolle Marken? Ja. Hast du solche? Die nicht, aber andere. Auch so teure? Nicht ganz. Hast du deshalb eine Stahlkassette gekauft? Er hatte ihr immer genügend Haushaltsgeld gegeben, ihr nie ein Kleid, Wäsche oder Schuhe verweigert. Trotzdem hatte hin und wieder eine Tausendernote in seiner Brieftasche gefehlt. Und jetzt die Briefmarken. Vielleicht hätte ich nicht so bescheiden leben dürfen mit ihr. Sie ist nach Bourges gefahren. Warum hatte er das nur gesagt? Es war nicht die Angst, sich lächerlich zu machen oder weil er das Gerede der Leute fürchtete. Gina hatte ihn in den 2 Jahren ihrer Ehe mehrmals betrogen. Das war den Leuten sicher nicht entgangen. Sie war schon immer so. Sie suchen doch eine neue Haushälterin, Monsieur Jonas. Ja. Angèle hat Ärger mit ihrer Tochter. Sie hätte es gern, wenn etwas Ordnung in Ginas Leben käme. Sie meinen? Die Arbeit bei Ihnen könnte ihr gut tun. Also, ich hätte nichts dagegen. Das werde ich Angèle sagen. Gina kann doch auch für Sie kochen. Dann sparen Sie sich das Geld für das Restaurant. Am besten, sie essen gemeinsam und anschließend spült Gina noch das Geschirr. Das wären dann 5 Stunden am Tag. Einverstanden? Ja, meinetwegen. Und wenn sie mal plötzlich anfängt zu heulen, kümmern Sie sich nicht darum. Sie hat nur Flausen im Kopf. Sie war schon immer so. Vor 3 Jahren hatte Gina bei ihm als Haushälterin angefangen. Damals war ihr Liebhaber gerade ein junger Mann gewesen, der wegen Raubüberfalls ins Gefängnis gekommen war. Hätte Jonas sich etwas umgehört, hätte er mühelos die Namen aller Liebhaber erfahren, die sie seit ihrem 13. Lebensjahr gehabt hatte. Aber er gab nichts auf Tratsch. Als er sie 1 Jahr später heiratete, war er selbst überrascht, was ihm da widerfuhr. Feine Leute aus Paris haben Gina eine Stelle angeboten. Mit Kost und Logis. Das sage ich Ihnen nur, damit Sie überlegen können, wie Sie sich jetzt verhalten. Aber eine solche Stelle kann ich ihr nicht anbieten. Hier im Haus gibt es nur ein Schlafzimmer. Ich bin Junggeselle. Ach, da findet sich doch eine Lösung. Gina? Hm? Ich möchte Sie etwas fragen. Was denn? Versprechen Sie mir, ehrlich zu antworten. Ich bin meistens ehrlich. Gefällt Ihnen das Haus? Ich meine, würden Sie gerne hier wohnen? Warum fragen Sie mich das? Weil ich froh wäre, wenn Sie ja sagten. Wozu? Meine Frau zu werden. Sie machen wohl Spaß. Nein. Sie würden mich heiraten? Mich? Das ist mein Vorschlag. Wissen Sie denn nicht, was ich für eine bin? Ich glaube, ich kenne Sie ganz gut. Dann haben Sie Mut. Und was sagen Sie? Ich sage, das ist sehr nett von Ihnen, aber es geht nicht. Warum? Darum. Mögen Sie mich nicht? Monsieur Jonas, Sie sind bestimmt ein guter Mensch. Sie sind sogar der Einzige, der nie versucht hat, eine Gelegenheit auszunutzen. Sogar der Vater von Clémence hat mich im Schuppen an sich gezogen. Da war ich noch keine 15. Ich könnte sie Ihnen alle aufzählen. Sie würden staunen. Glauben Sie, Sie wären hier nicht glücklich? Jedenfalls hätte ich meine Ruhe. Das ist immerhin etwas, nicht wahr? Sicher. Aber ich bin kein Mädchen, das einen Mann wie Sie glücklich machen kann. Auf mich kommt es nicht an. Auf wen denn sonst? Auf Sie. Ich und glücklich. Sie hätten Ihre Ruhe. Hat meine Mutter mit Ihnen gesprochen? Ich weiß, dass sie bei Ihnen war. Sie hat mir nur mitgeteilt, dass man Ihnen eine bessere Stelle angeboten hat. Sie wollte mich schon immer loswerden. Überlegen Sie wenigstens bis morgen, ehe Sie mir eine endgültige Antwort geben. Wenn Ihnen das so wichtig ist. Im Bistro wurde er auf die Heirat angesprochen, noch bevor Gina eingewilligt hatte. Aber woher wissen Sie davon, Fernand? Louis hat es erzählt. Er hat sich deswegen mit Angèle gestritten. Ist er dagegen? Er hat gesagt, dass er sie umbringt. Was? Aber er macht ja dann doch immer, was Angèle will. Er hat in seinem Haus nichts zu sagen. Vor Ginas Bruder müssen Sie sich mehr in Acht nehmen. Gina? Mhm. Haben Sie sich die Sache überlegt? Legen Sie wirklich Wert darauf, dass ich Sie heirate? Ja. Werden Sie mir später keine Vorwürfe machen? Ich verspreche es. Also gut. Wie Sie wünschen. Heißt das, Sie sind einverstanden, mich zu heiraten? Wie Sie wünschen. Seit dem Morgen fühlte er sich wie betäubt. Er konnte sich über seine Lage nicht klar werden. Zwar hatte Gina seine Briefmarken mitgenommen, die alles waren, woran er außer ihr hing, und doch hatte er das Bedürfnis, sie zu beschützen. Er wusste nur noch nicht, wovor. Jonas, was macht Gina in Bursch? Ich weiß nicht. Hat sie den Morgenbus genommen? Ja. Ohne bei mir vorbeizukommen. Habt ihr beide euch gestritten? Nein. Mach den Mund auf zum Donnerwetter. Wo fehlt's denn? Nirgends. Nirgends? Bist du nicht mal imstande, deine Frau daran zu hindern, dass sie wegläuft? Wann kommt sie zurück? Das hat sie mir nicht gesagt. Das ist ja die Höhe. Schleppschwanz! Ah, Monsieur Jonas. Wie schön, was für eine Überraschung. Immer wenn Gina einen Tag bei ihrer Schulfreundin verbrachte, fiel er in die Gewohnheit seiner Junggesellenzeit zurück und ging bei Pepito essen. Also musste er das heute auch tun. Gina ist doch nicht etwa krank? Sie ist in Bourges. Ah, von Zeit zu Zeit muss man einfach mal auf andere Gedanken kommen. Julia, ein Gedeck für Monsieur Jonas. Schauen Sie, Ihr alter Tisch ist frei. Mein alter Tisch. Das Restaurant war viele Jahre lang sein zweites Zuhause gewesen. Jetzt kam er sich hier fremd vor. Der Gedanke, tagtäglich wieder dem alten Witwer gegenüber zu sitzen und ihm zur Begrüßung zuzuzwinkern, entsetzte ihn. Die Leere, die plötzlich in seinem Leben entstanden war, empfand er hier nur noch stärker. Was nehmen Sie zum Nachtisch, Monsieur Jonas? Wir haben den Apfelkuchen, den Sie so gern essen. Ja, bitte. Ein Stück Apfelkuchen für Monsieur Jonas. Was gibt's Neues bei Ihnen? Wie geht's Ihnen denn, der Gina? Gut. Neulich hat meine Frau Sie auf dem Markt getroffen und ich weiß nicht warum, aber sie hatte den Eindruck, dass sie ein Kind erwartet. Ist das wahr? Ach, sie isst einfach gerne. Gina hatte tatsächlich zugenommen. Anfangs hatte Jonas sich über ihren Appetit gefreut, weil er darin ein Zeichen von Zufriedenheit sah und glaubte, sie könnte vielleicht doch noch glücklich mit ihm werden. Dass sie nicht schwanger wurde, war sicher seine Schuld. Obwohl sie fast 20 Jahre jünger war, behandelte sie ihn in Liebesdingen wie ein zurückgebliebenes Kind. Ich möchte zahlen. Schon? Trinken Sie keinen Kaffee? Heute nicht. Julia, die Rechnung für Monsieur Jonas. Sieht man sie heute Abend? Vielleicht. Ist Gina länger verreist? Ich weiß es noch nicht. Diese Fragen. Und es würde schlimmer werden. Mit jedem Tag. Glaubt sie, sie kann die Marken einfach so verkaufen? Wenn Gina seine Kostbarkeiten irgendeinem seriösen Haus anbot, würde man sicher die Polizei informieren. Aber vielleicht schickte sie auch ihren Begleiter. Jonas machte sich keine Illusionen. Diesmal ging es um ein männliches Wesen, dem sie nicht nur eine Nacht oder zwei Tage nachlief. Sie hatte ihr Weggehen mindestens 24 Stunden im Voraus geplant. Ich gehe schnell rüber zu meiner Mutter. Du hast ja das rote Kleid an. Ich bin seit letztem Sommer richtig dick geworden. Ich passe kaum mehr hinein. Du bist sehr schön, Gina. Ach, lass das. Der Gemüseladen hatte am Vormittag viel Kundschaft. Trotzdem war Gina eine ganze Stunde weggeblieben. Und als sie zurückkam, war sie von der anderen Seite des Marktes gekommen. Er spürte keinen Hass, keine Rachegefühle. Was ihm das Herz schwer machte, war eine traurige Zärtlichkeit. Das Essen ist fertig. Ich komme. Der Heringsgeruch in der Küche, die Pfanne, an der noch Fischreste klebten, das rote Kleid. Er versuchte, sich an jedes Detail zu erinnern. Er hatte mit ihr gelebt, ohne zu ahnen, dass es ihr letzter gemeinsamer Tag sein würde. Ah, Monsieur Jonas. Mittags kommt selten jemand. Ein Espresso? Ja, bitte. Sie haben bei Pepito gegessen, Monsieur Jonas? Monsieur Jonas. Alle nannten ihn so. Nur Angèle hatte nach der Hochzeit begonnen, ihn zu duzen. Er hatte fast sein ganzes Leben an diesem Marktplatz verbracht. Alle waren sie nett zu ihm, und doch war er immer noch Monsieur Jonas. Heute fiel ihm das auf. Louis hat mich vorhin gefragt, ob ich Gina gesehen habe. Ein Jammer, dass so ein braver Kerl wie er das Trinken nicht sein lassen kann. Stimmt es, dass sie den Morgenbus genommen hat? Dann muss sie die Reise mit meiner Nichte gemacht haben. Sie hat wegen ihrer Hüfte einen neuen Spezialisten aufgesucht. Ist Ihre Mutter mitgefahren? Nein, nicht nötig. Sie ist 17 und seit ihrem 5. Lebensjahr bei Ärzten. Ich weiß. Madame Lallemand kommt mehrmals die Woche zu mir, um Bücher für ihre Tochter zu leihen. Ja, sie liest viel. Das arme Ding. Kommt sie heute Abend wieder nach Hause? Mit dem 5-Uhr-Bus. Spätestens dann würde man also wissen, dass Gina nicht nach Bourges gefahren war. Was sollte er jetzt bloß ihrer Familie sagen? Auf Wiedersehen. Schönen Nachmittag. Er fand den Geruch im Haus unverändert. Aber die Sonne fiel nicht mehr herein. Es war düster in den engen Räumen. Er blieb mitten im Laden stehen, wusste nicht wohin mit seinen Armen. Er nahm seine Brille mit den dicken Gläsern ab, fuhr sich über die Augen. Seine Sammlung russischer Marken war ihm geblieben. Schau, auf der Briefmarke ist ein Land abgebildet. Ein Junge hatte das auf dem Gymnasium zu ihm gesagt. Damit hatte es begonnen. Sein Geburtsort Archangelsk lag ganz oben auf der Landkarte, am Weißen Meer. Russland war damals für ihn ein geheimnisvolles und blutiges Land gewesen, in dem seine 5 älteren Schwestern vielleicht massakriert worden waren, wie die Zarenfamilie. Er selbst war schon mit 2 Jahren nach Frankreich gekommen, hatte seine Schwester nie kennengelernt. Dusja, die Süße. Sie war die Jüngste, nur 2 Jahre älter als er. An sie dachte Jonas häufig. Nicht wie an ein reales Wesen, sondern wie an eine Art Fee, Inbegriff einer zerbrechlichen und zarten Weiblichkeit. Immer stiegen ihm dabei Tränen in die Augen. Haben Sie nicht geöffnet, Monsieur Jonas? Doch, doch. Komm nur rein. Was suchst du denn? Hätten Sie vielleicht ein Buch über Bienenzucht? Willst du denn Bienen züchten? Ich habe im Gemüsegarten einen Schwarm entdeckt und meine Eltern erlauben mir, einen Stock zu bauen, wenn ich es von meinem Taschengeld zahle. Ja, mal sehen. Gefällt dir das? Ist es teuer? 100 Francs. So viel habe ich nicht. Kann ich einen Teil anzahlen und das Buch trotzdem schon mitnehmen? Wie viel hast du denn? 40 Francs. Ich komme bestimmt nächste Woche und bringe den Rest. Gut. So machen wir das. Danke, Monsieur Jonas. Als Lenin und Trotzki die Macht übernahmen und der Exodus vieler russischer Familien begann, war Jonas ein Säugling von 6 Monaten und an Lungenentzündung erkrankt. Seine Mutter Nathalie war mit ihm zur Erholung auf die Krim gereist. Von dort nahmen Freunde sie beide dann über die Türkei mit nach Frankreich. Seine älteren Schwestern und seine Tante Sina schafften es nicht rechtzeitig über die Grenze. Sein Vater war zu der Zeit im Krieg und kämpfte gegen die Deutschen. Konstantin Milk war in Archangelsk ein reicher Fischereiräder gewesen. In ihrem Haus hat es 8 Dienstboten gegeben. Später, als er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, kauft er mit dem, was ihnen geblieben war, mit Nathalies Diamanten, am Marktplatz des französischen Städtchens ein Fischgeschäft. Dass er den Fisch nun pfundweise verkaufte, amüsierte Konstantin eher. Bitterkeit war nichts für ihn. Nur Nathalie fiel es schwer, sich an das einfache Leben zu gewöhnen. Außerdem gab es in dem Ort keine Synagoge. bin hier zu Hause, am alten Markt. Nie hatte Jonas mit dem Gedanken gespielt, es seinen Eltern gleichzutun, die nach einigen Jahren nach Russland zurückkehrten. Er nahm sogar die französische Staatsbürgerschaft an. An diesem Abend geschah nichts weiter. In einem Buch hatte er gelesen, dass Schwerstverwundete eine Zeit lang keinen Schmerz empfinden. Da war nur eine große Leere in ihm. Nach dem Essen stand er lange in ihrem kleinen Hinterhof und blickte in den dunkler werdenden Himmel. Im Bett kauerte er sich zusammen wie ein Kind, das Angst hat. Wo ist meine Schwester? Sie ist nicht nach Hause gekommen. Als er am frühen Morgen von der Bäckerei zurückkam, stand Fredo mitten im Laden. Jonas schloss nie ab, wenn er nur kurz über den Platz ging. Wo ist sie hin? Nach Bourges. Jedenfalls hat sie das gesagt. Wann? Gestern Morgen. Wann genau? Ich erinnere mich nicht. Vor Abfahrt des Busses. Jeder fürchtete sich vor Fredo. Sie hat den 7-Uhr-Bus genommen? Gestern Morgen? Nur bei seiner Schwester war der rebellische junge Mann lammfromm. Ein Stirnrunzeln von Ginard konnte ihn aus der Fassung bringen, wie einen Liebhaber. Den kleinen Mann mit der Brille, der so viel älter war als seine schöne Schwester, verabscheute er. Jonas wusste, dass Fredo ihm die Hochzeit mit Ginard nie verziehen hatte. Hat sie gesagt, dass sie über Nacht wegbleibt? Ich erinnere mich nicht. Sie erinnern sich nicht. Ob sie auf ihre eigene Frau warten sollten oder nicht? Sie wusste es selbst nicht. Dann hat sie also den Koffer mitgenommen? Ich glaube nicht. Ihr Koffer ist oben im Schrank. Ihr Mantel auch. Ich habe nachgesehen. Schon möglich. Sie ist nicht mit dem Bus weg. Und sie ist auch nicht bei der Lut. Ich habe mit ihr telefoniert. Wo ist meine Schwester? Ich weiß es nicht. Das wird man sehen. Er hatte schon am Tag zuvor gespürt, dass Gefahr drohte. Aber nach diesem Auftritt von Fredo... Denken Sie vielleicht, dass ich Ginard loswerden wollte? Wie absurd und schrecklich. Warum hätte ich sie töten sollen? Natürlich war er eifersüchtig. Es tat ihm jedes Mal weh, wenn sie auf Männerjagd ging und mit einem fremden Geruch nach Hause kam. Aber nie wäre es ihm eingefallen, ihr deshalb Vorwürfe zu machen. Oder gar eine Szene. Schmeißt hier alles auf den Boden. Fredo hatte sogar eine seiner Hosen aus dem Schrank geholt. Nachdem er im Schlafzimmer aufgeräumt hatte, fiel ihm ein, dass am diesen Tag die Schmutzwäsche abgeholt wurde. Er leerte den Korb, in dem auch Slips und Büstenhalter von Ginard waren, trug den Wäschesack nach unten. Ach, Madame Lallemand. Verzeihen Sie, ich habe die Ladenklingel gar nicht gehört. Wie geht es Ihrer Tochter? Was hat der Arzt gesagt? In Wien gibt es einen Spezialisten, der sie angeblich heilen könnte. Sicher ist es nicht. Und man müsste die weite Reise auf sich nehmen. Das ist teuer. Aha. Und dann sprechen wir die Sprache nicht. Francine sagt, sie will lieber so bleiben, wie sie ist. Ich glaube, diese beiden Bücher werden ihr gefallen. Kommen auch keine Krankheiten darin vor? Nein, bestimmt nicht. Ich habe sie gelesen. Gut, dann nehme ich sie mit. Ist Ihre Frau nicht da? Nein. Gestern hat jemand meine Tochter gefragt, ob Ginard im Bus war. Ich glaube, Sie sollten das wissen, Monsieur Jonas. Am liebsten hätte er den Laden für heute geschlossen. Doch er zwang sich, seinen üblichen Tagesablauf einzuhalten. Einen Espresso, bitte. Entgegen seiner Gewohnheit hantierte Fernand schweigend an seiner Kaffeemaschine. Da kein Markttag war, war das Bistro leer, bis auf einen Mann, den Jonas nicht kannte. Ginard ist nicht nach Hause gekommen. Ich hab's gehört. Warum nur dieses plötzliche Misstrauen? Ich habe doch nichts getan. Gar nichts. Alle wussten doch, wie Ginard war. Und niemand nahm es ihr wirklich übel. Wenn auch kein Mann außer ihm sie zur Ehefrau genommen hätte. Sicher ist Ginard aufgehalten worden. Wahrscheinlich. Man ließ ihn fallen, noch bevor man ihn anklagte. Ohne ein Wort der Erklärung, ohne dass er sich verteidigen konnte. Hätte ich vielleicht sagen sollen, sie ist im Bett eines anderen? Von nun an musste er auf alles gefasst sein. Was er bei dieser Erkenntnis empfand, war vor allem Enttäuschung. Was bin ich schuldig? 30 Francs. Wie immer. Langsam werde ich unruhig. Sie ist nach Bourges gefahren. Hatte er Ginard damit wirklich beschützen wollen? Sie hatte doch nie ein Geheimnis aus ihren Abenteuern gemacht. Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass er sich vielleicht etwas vormachte. Sich selbst belog. Hat Ihnen der Dorsch geschmeckt? Ja. Kommen Sie heute zum Abendessen? Ich glaube nicht. Dann sehen wir uns morgen, nicht wahr? Bis Montag ließ man ihn in Ruhe. Sogar zu sehr. Niemand sprach mehr ein Wort mit ihm über Ginard. Um sich abzulenken, nahm Jonas sich am Samstag die Dachbodenware vor. Bücher, die ausgebessert werden mussten. Und am Sonntag ging er zum ersten Mal allein in die Kirche. Er hätte die Gebete gerne mitsprechen können. Er war gerne Christ geworden. Nicht nur wegen seiner Hochzeit, sondern weil ihn das den Leuten vom Markt noch näher gebracht hatte. Der Abbé hatte damals Verständnis für seine Bitte um Diskretion gehabt. Der Sonntag war bei schönem Wetter ihr Hoftag gewesen. Über die Mauern der Nachbarn ragte ein Lindenbaum, der Schatten spendete. Ginard hatte von ihm ein tragbares Radiogerät bekommen. Dann saßen sie unter dem Baum, Ginard hörte Musik und rauchte oder las einen Roman. Hier, ich hab was für dich. Diesen Sonntag verbrachte Jonas allein im Hinterhof. Nur eine Amsel kam immer wieder vorbei, um sich von ihm füttern zu lassen. Erst am Abend verließ er das Haus, machte einen Spaziergang zum Kanal, sah, dass bei Clemence Licht brannte. Ob sie weiß, wo Ginard ist? Ihm würde sie es sicher nicht sagen. Die fünfte Nacht allein. Wieder konnte er lange nicht einschlafen, wachte er viel zu früh auf. Das Gefühl der Bedrohung war nachts am stärksten. Verzeihung, ich muss die Ladenklingel überhört haben. Am Montagmorgen stand plötzlich Polizeiinspektor Basquin in seinem Laden. Mit einem Buch in der Hand. Wie geht's Ihnen, Monsieur Jonas? Vielleicht, um den inoffiziellen Charakter seines Besuches zu unterstreichen. Gut, es geht mir gut. Und Gina? Ich nehme an, es geht ihr ebenfalls gut. Sie ist nicht da? Nein. Sie ist am Mittwochabend weggegangen. Sie hat mir gesagt, sie würde auf das Kind von Clemence aufpassen. Seither ist sie nicht wieder heimgekommen und ich bin ohne Nachricht von ihr. Hat sie Gepäck mitgenommen? Nein. Ihr Koffer steht oben. Und ihre Kleider, ihre Wäsche? Sie hatte nur ihr rotes Kleid an. Keinen Mantel? Ihre beiden Mäntel hängen noch im Schrank. Hatte sie Geld bei sich? Es kann nicht viel gewesen sein. Und Sie haben keine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein. Um 12:30 in der Nacht war ich so unruhig, dass ich zu Clemence gelaufen bin. Was hat sie gesagt? Ich wollte nicht stören, es brannte kein Licht. Ich habe gehofft, Ginard sei auf einem anderen Weg nach Hause gekommen. Sind Sie jemandem begegnet? Nein. Ich glaube nicht. Ich hatte nur meine Frau im Kopf. Ich habe auf nichts anderes geachtet. Vielleicht stand jemand am Fenster und hat Sie vorbeigehen sehen. Das kann ich nicht sagen. Es ist schon vorgekommen, dass Ginard... Ja, ich weiß. Aber sie ist noch nie 4 Tage weggeblieben, nicht wahr? Und immer wusste jemand, wo sie war. Soll das heißen, Ihr Bruder oder Clemence waren immer eingeweiht? Nur er nicht? Haben Sie sich an diesem Mittwoch gestritten? Wir haben uns nie gestritten. Das kann ich beschwören. Nicht einmal, wenn sie die Nacht außer Haus verbracht hat? Nein. Ich habe ihr kein einziges Mal einen Vorwurf gemacht. Das soll ich Ihnen glauben? War Ihnen das so gleichgültig? Gleichgültig? Es hat mir großen Kummer gemacht und Ginard wusste das. In Wirklichkeit schämte sie sich, aber um nichts in der Welt hätte sie sich das anmerken lassen. Ginard schämte sich? Natürlich. Es wäre grausam gewesen, ihr dann noch Vorhaltungen zu machen und es hätte keinen Sinn gehabt, verstehen Sie? Sie konnte nicht anders, es lag in ihrer Natur. Ich hatte kein Recht, etwas von ihr zu fordern oder sie einzusperren. Sie sind immerhin ihr Gatte. Sicher. Wie oft ist es denn in den 2 Jahren vorgekommen? Sie sind doch seit 2 Jahren verheiratet. Ich habe nicht gezählt. Und wann zuletzt? Vor einem halben Jahr. Wussten Sie mit wem? Nein. Und ich wollte es auch nicht wissen. Was hätte es mir gebracht? Lieben Sie Gina? Ja. Also, Sie lieben sie, sind aber nicht eifersüchtig. Es hatte keinen Sinn. Einen Augenblick hatte er gehofft, der Inspektor könnte ihn verstehen. Sind Sie sicher, dass Ihre Frau die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht hier verbracht hat? Ganz sicher. Und doch haben Sie mehreren Personen gegenüber behauptet, sie habe am Donnerstagmorgen den 7.10 Uhr Bus nach Bourges genommen. Ich weiß. Das war falsch. Sie haben gelogen. Ich habe getan, als sei nichts geschehen. Damit nicht gleich eine Geschichte daraus wird. Ich habe gehofft, dass Gina am Donnerstag im Laufe des Vormittags nach Hause kommt. Warum? Weil sie in den meisten Fällen nur über Nacht weggeblieben ist. Aber warum sollte keine Geschichte daraus werden? Hätte das Ihrer Frau etwas ausgemacht? Weil sie sich geschämt hat, wie Sie sagen? Nicht diese Art von Scham. Was die Leute über sie dachten, war ja gleichgültig. Und war es Ihnen auch gleichgültig? Ja. Warum haben Sie dann in der Bar von Fernand vor 5 oder 6 Zeugen verkündet, sie sei nach Bourges gefahren? So ist es nicht gewesen. Ach nein. Ich habe nur auf eine Bemerkung von Fernand geantwortet, dass er sie noch nicht gesehen hätte. Wo liegt der Unterschied? Ich bin überrumpelt worden. Hat man Sie denn gefragt, wo sie sei? Nein. Warum Bourges? Weil sie von Zeit zu Zeit dorthin fuhr. Und warum die Erwähnung des 7-Uhr-Busses? Weil mir einfiel, dass es am Abend keinen Bus nach Bourges gibt. Sie haben wirklich an alles gedacht. Ich habe zufällig daran gedacht. Zufällig? Auch an die Lut? Jedermann weiß, dass die Lut in Bourges lebt und Gina mit ihr befreundet ist. Ich glaube, ich habe gar nicht als Erster von ihr gesprochen. Es ist im Grunde alles ganz einfach. Vielleicht aber auch nicht. Es wird Zeit, dass ich gehe. Wir haben bestimmt noch Gelegenheit, das alles genauer zu besprechen. Als er den Polizeiinspektor hinausbegleitete und einen Blick die Straße hinunterwarf, sah er vor Angels Laden eine Gruppe von Leuten stehen, die ihn neugierig anblickten. Auf der anderen Seite, vor Fernands Bistro, stand auch eine kleine Gruppe. Sie belauern mich. Sie haben Bescheid gewusst. Er war eher verletzt als erschrocken. Diese feindselige Neugier, dieses feindselige Schweigen, das hatte er nicht verdient. Salut, Fernand. Geben Sie mir einen Espresso? Mhm. Auch in den nächsten Tagen ging er in die Bar. Sobald er eintrat, verstummte jeder, der ihn kannte. Auch Fernand wich seinem Blick aus, blieb stumm und abweisend. Das hatte er nun zu ertragen. Von einem Tag auf den anderen war er wieder ein Fremder geworden. Auf Wiedersehen, Fernand. Wiedersehen. Die nächsten 4 Tage ging das so. Sogar Pepito sprach nur noch das Nötigste mit ihm. Kunden kamen auch immer weniger in seinen Laden. Das habe ich nicht verdient. Ich habe nichts getan. Gar nichts. Natürlich war er keiner von ihnen. Er hatte nie verlangt, dass die Leute ihn so sahen. Er war das Kind eines anderen Volkes, einer anderen Rasse, ein Ausländer. Ich habe mich bemüht. Aber er hatte sich immer bemüht, sich ihnen anzugleichen. Schon in der Schule hatte er sich klein gemacht, um nicht aufzufallen. Als er im Gymnasium Klassenbester wurde, hatte er sich dafür geschämt. Er fühlte sich so allein, so hilflos wie noch nie in seinem Leben. Merkwürdig. Was? Du. Deine Familie, deine Schwestern, was du mir erzählt hast. Und wenn sie alle noch leben? Ich habe mich im Lauf der Jahre an alle möglichen Ämter gewandt, russische wie französische. Nie hat mir jemand Auskunft geben können. Bist du nie auf die Idee gekommen, einfach hinzufahren? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich bin doch hier zu Hause. Glaubst du wirklich, sie haben deinen Vater erschossen? Vielleicht haben sie ihn auch nach Sibirien geschickt. Warum wollte er denn Frankreich verlassen? Hat er sich hier nicht wohlgefühlt? Doch, schon. Waren die Leute nicht anständig zu ihm? Natürlich. Er hat sogar Spaß mit ihnen gehabt, obwohl er nicht gut Französisch sprach. Aber sie haben ihn akzeptiert, wie er war. Vielleicht gerade deswegen. Was? Er wollte gar keiner von ihnen sein. Er wusste, dass seine eigentliche Heimat Russland war. Auch meine Mutter wusste das. Und du? Ich? Ich gehöre vielleicht nirgendwo hin. Sie sind Jonas Milk? Ja, der bin ich. Unterschreiben Sie hier. Am Donnerstagnachmittag erhielt er eine Vorladung auf das Polizeirevier. Für Freitag, 10 Uhr morgens. Auf der punktierten Linie hinter dem Wort Grund stand Sie betreffend. Man kam nicht mehr wie zufällig bei ihm vorbei. Wie um ein Buch auszuleihen. Jetzt war es eine offizielle Angelegenheit. Die Vorladung war vom Kommissar selbst unterzeichnet. Mittwochabend, circa 19.30 Uhr, Jeannard hat zum ersten Mal in diesem Sommer das rote Kleid an. An diesem Abend hatte er das Bedürfnis, jedes Detail aufzuschreiben, für jede seiner Handlungen und Äußerungen eine Erklärung zu finden. Donnerstagmorgen, circa 7 Uhr, in der Bäckerei, überreicht man mir, wie üblich, 5 Croissants. Ich nehme sie, ohne richtig zu stellen, dass ich nur 3 benötige. Im Grunde verstand er immer weniger, warum er so gehandelt hatte, als sei nichts geschehen. In der Nacht hatte er einen Albtraum. Am Kanal war es zu einem Schiffsunglück mit mehreren Toten gekommen. Die Leute warfen ihm vor, die Zugbrücke nicht rechtzeitig hochgezogen zu haben. Niemand wollte wahrhaben, dass es gar nicht seine Aufgabe war. Und niemand glaubte ihm, dass Archangelsk gar nicht in Sibirien lag. Setzen Sie sich. Danke, Herr Kommissar. Sie sind Jonas Milk, geboren in Archangelsk am 21. September 1916, als Franzose eingebürgert am 17. Mai 1938. Jawohl, Herr Kommissar. Sie waren nicht in der Armee während des Krieges. Ich wurde nicht zugelassen, wegen meiner starken Sehbehinderung. Verstehe, ja. Vor 2 Jahren haben Sie Eugenie Palestri geheiratet. Ja. Wo ist Ihre Frau, Monsieur Milk? Ich weiß es nicht, Herr Kommissar. Hier steht, dass Sie mindestens 2 verschiedene Versionen dazu vorgebracht haben. Ich möchte das erklären. Augenblick. Einerseits haben Sie mehreren Nachbarn mitgeteilt, Ihre Frau habe die Stadt am Donnerstag mit dem 7.10 Uhr Bus verlassen. Das ist richtig. Sie ist also mit dem Bus gefahren nach Bourges. Es ist richtig, dass ich das gesagt habe. Im Widerspruch dazu haben Sie später bei der Befragung durch einen meiner Mitarbeiter das Weggehen Ihrer Frau auf Mittwochabend angesetzt. Aber nein, ich... Monsieur Milk. Ja? Ich muss Sie als erstes davon unterrichten, dass bei uns eine Vermisstenanzeige eingegangen ist. Solche Angelegenheiten sind immer heikel, vor allem, wenn es sich um eine Frau handelt. Um eine verheiratete Frau. Selbstverständlich stehen Sie nicht unter Anklage und haben das Recht, nicht zu antworten. Ich möchte ja nichts anderes. Sie sind 40 Jahre alt, Ihre Frau, besser bekannt unter dem Namen Gina, 24. Wenn ich recht verstehe, wussten Sie von Ihrem nicht gerade tugendhaften Lebenswandel. Das ist richtig. Trotzdem haben Sie sie vor 2 Jahren geheiratet. Um eine kirchliche Trauung zu ermöglichen, sind Sie zum Katholizismus übergetreten. Ja. Sie sind Jude, nicht wahr? Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, Monsieur Milk. Wie kommt es, dass Sie während der Besatzungszeit nie den gelben Stern getragen haben? Und dass man Sie trotzdem nicht behelligt hat? Nun gut, dazu müssen Sie sich nicht äußern. Ich habe mich nie als Jude gefühlt. Wollte immer nur einer von Ihnen sein. Ihr Vater ist als Emigrant nach Frankreich gekommen. Ich nehme an, er gehörte einer Vereinigung von Weißrussen an. Dennoch ist er 1930 in sein Land zurückgekehrt. Warum? Um zu erfahren, was aus meinen 5 Schwestern geworden ist. Haben Sie selbst sich politisch betätigt? Nein. Sie sind keiner Gruppe, keiner Partei beigetreten? Nein. Sie pflegen einen beträchtlichen Briefwechsel mit dem Ausland, Monsieur Milk. Ich bin Briefmarkensammler. Zwingt Sie das zu so einem beträchtlichen Briefwechsel? Bei meiner Arbeitsweise ja. Ich sammle Marken. Bitte lassen Sie mich fortfahren. Vor Ihrer Ehe arbeitete Gina bei Ihnen als Haushälterin. Hatten Sie damals eine intime Beziehung? Nein. Nicht vor unserer Heirat. Ein Mann hat doch seine Bedürfnisse. Sie haben ausgesagt, Sie wären wegen Ihrer Frau nicht eifersüchtig gewesen. Ich habe gesagt, dass ich es ihr nicht gezeigt habe. Was hätten Sie getan, wenn Sie sie mit einem anderen ertappt hätten? Nichts. Wären Sie nicht wütend geworden? Es hätte mir wehgetan. Aber Gewalt hätten Sie nicht angewendet. Weder gegen Sie noch gegen den Liebhaber? Bestimmt nicht. Wusste sie das? Ich denke schon. Hat sie das ausgenutzt? Haben Sie ihr nie gedroht? Womit? Das weiß ich nicht. Also keine Drohung. Nie im Leben. Nicht einmal im Lauf eines Ehestreits oder in betrunkenem Zustand. Wir haben nie gestritten. Und man hat Ihnen doch sicher gesagt, dass ich nur Kaffee trinke. Wie erklären Sie sich dann, dass Ihre Frau Angst vor Ihnen hatte? Wie bitte? Ich sagte, Ihre Frau hatte Angst vor Ihnen. Herr Kommissar, das Angst vor mir? Ausgerechnet vor mir? Wenn sie von einem anderen Mann kam, war ich besonders aufmerksam. Ja, zärtlich. Ihre Frau hat wiederholt geäußert, sie würden sie eines Tages umbringen. Das ist unmöglich. Wann hat sie das gesagt? Zu wem? Ich kann Ihnen leider keine nähere Auskunft geben. Sie umbringen? Beruhigen Sie sich. Hätten Sie ein Glas Wasser für mich? Zum ersten Mal in seinem Leben wurde er ohnmächtig. Dass sich die Nachbarn von ihm abgewandt hatten, hatte er noch ertragen. Aber dass jemand so etwas behauptete... Ach. Trinken Sie einen Schluck. Ich bitte um Verzeihung. Ich werde das Fenster öffnen. Hier ist es sehr heiß. Monsieur Milk, noch einmal. Sie stehen nicht unter Anklage. Aus irgendeinem Grund ist Ihre Frau verschwunden. Es war unumgänglich, gewisse Gerüchte zu überprüfen. Aus unerfindlichen Gründen haben Sie mehrmals gelogen. Das ruft zwangsläufig Misstrauen hervor. Jonas betrachtete sein Gegenüber geistesabwesend. Das offene Fenster ließ die Geräusche der Oberstadt herein. Ein Gefühl des Unwirklichen erfasste ihn. Es kommt der Moment, wo der Schmerz so groß ist, dass er unempfindlich macht für alles andere. Gina hatte Angst vor ihm. Nur das war von Bedeutung. Vielleicht bin ich Ihnen gegenüber etwas rücksichtslos vorgegangen. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Monsieur Jonas? Ja? Es liegt uns noch eine weitere, recht beunruhigende Zeugenaussage vor. Kurz vor Mitternacht, an jenem Mittwoch, hat eine Frau von ihrem Fenster aus beobachtet, wie ein eher kleiner Mann mit einem auffallend großen Sack über der Schulter auf die Schleuse zueilte. Hat sie mich erkannt? Das habe ich nicht gesagt. Aber da liegt offenbar ein eigenartiges Zusammentreffen vor. Glauben Sie, ich hätte die Kraft gehabt, meine Frau vom alten Markt bis zum Kanal zu tragen? Wenn Sie Zeitungen lesen, ist Ihnen vielleicht bekannt, dass es für diese Schwierigkeit eine Lösung gibt. Leider ist es schon vorgekommen, dass man in Flüssen oder auch auf Feldern zerstückelte Leichen gefunden hat. Man klagt mich nicht an, nein. Man unterstellt mir nur, Gina in Stücke zerschnitten und in den Kanal geworfen zu haben. Warum hatten Sie es nach dem Verschwinden Ihrer Frau so eilig, die Schmutzwäsche wegzugeben? Sogar das wissen Sie. Als hätte ich die ganze Zeit in einem Glaskäfig gelebt. Weil es der Tag dafür war. Haben Sie das normalerweise erledigt? Nein. Aber ich bin es gewöhnt, an solche Dinge zu denken. Ich habe lange allein gelebt. Ihre Frau war gerade verschwunden. Sie haben mir gesagt, dass Sie sie geliebt haben. Und da haben Sie an die Wäsche gedacht? Es war der Tag dafür. Sie haben nicht versucht, belastende Spuren zu beseitigen. Welche Spuren? Sie sollen auch die ganze Küche gereinigt haben in diesen Tagen. Zugegeben, diese Einzelheiten besagen an sich nichts. Ihre Häufung ist aber doch beunruhigend. Ist Ihre Frau in letzter Zeit häufiger als gewöhnlich weggeblieben? Nein. Sie haben keine Ahnung, mit wem sie eine Beziehung eingegangen sein könnte? Nein. Dann können Sie also nichts zur Aufklärung Ihres Verschwindens beitragen. Im Spiegelschrank unseres Schlafzimmers befindet sich eine Kassette, die meine seltensten Briefmarken enthält. Meine Frau hat sie mitgenommen. Jetzt hatten sie ihn doch so weit gebracht, Verrat an Gina zu begehen. Sind diese Briefmarken von großem Wert? Mehrere Millionen. Warum haben Sie das nicht Inspektor Basquin mitgeteilt? Mehrere Millionen? Ja. Wer außer Ihrer Frau wusste davon? Niemand. Dann können Sie auch nicht beweisen, dass die Marken in Ihrem Besitz waren. Die Philatelisten bilden eine ziemlich geschlossene Welt. In den meisten Fällen kann ich beweisen, dass ich sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben habe. Müssen Sie dann nicht sehr reich gewesen sein? Sie leben doch eher bescheiden, nicht wahr? Würde ich sie jetzt verkaufen, hätten sie diesen Wert. Ich habe schon als Gymnasiast mit dem Sammeln angefangen. Und die allermeisten dieser Marken habe ich entdeckt, nachdem sie schon durch viele Hände gegangen waren. Ich habe mich auf Fehldrucke spezialisiert, da gibt es nur wenige. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ich verstehe nichts von Philatelie. Wann soll Ihre Frau die Marken an sich genommen haben? War diese Kassette nicht verschlossen? Normalerweise trage ich den Schlüssel in der Hosentasche. Am Dienstagmorgen bin ich ausnahmsweise im Schlafanzug hinuntergegangen, vor meiner Frau. Sie steht immer später auf. Also einen Tag, bevor sie verschwunden ist. Wo könnte man diese Marken verkaufen? In Paris? In jeder großen Stadt. Aber es ist nicht leicht. Die seriösen Händler kennen einander. Wenn man ihnen ein seltenes Stück vorlegt, erkundigen sie sich in der Regel nach der Herkunft. Haben Sie Ihre Kollegen informiert? Nein. Warum nicht? Weiß Ihre Frau von dieser Schwierigkeit? Nein. Ihre Frau ist also mit einem Vermögen abgereist, mit dem sie nichts anfangen kann. Vor über einer Woche und ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Können Sie mir eine Liste der Briefmarkenhändler in Frankreich erstellen? Der wichtigsten? Ja. Nun, Monsieur Mick, wir setzen unser Gespräch ein andermal fort. Ich muss Sie nur noch um Ihre Einwilligung bitten, Ihr Haus durchsuchen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt würde ich ungern einen Durchsuchungsbefehl beantragen. Wann soll das geschehen? Sofort. Inspektor Basquin wird Sie mit einem seiner Männer nach Hause begleiten. Sie ist nach Bourges gefahren. Es war lächerlich und tragisch zugleich. Mit diesem kleinen Satz hatte alles begonnen. Und jetzt war er nicht mehr Monsieur Jonas, der Antiquariatsbuchhändler vom alten Markt, den alle freundlich grüßten. Jetzt war er ein Mann jüdischer Abstammung, dessen Hausmann nach Spuren für den Mord an seiner Frau durchsuchte. Aber auch das war nun gleichgültig. Herr Kommissar, hat Gina wirklich gesagt, ich würde sie eines Tages umbringen? Das haben mehrere Personen unabhängig voneinander ausgesagt, ja. Hat sie einen Grund genannt? Mindestens zweimal soll sie gesagt haben, er ist ein verdorbener Mensch. Ich bin keine Frau, die einen Mann wie Sie glücklich machen kann. Endlich begann er zu begreifen. Gerade seine Zurückhaltung ihr gegenüber, seine Korrektheit, solange sie noch nicht verheiratet waren, musste sie irritiert, vielleicht sogar geängstigt haben. Er sah sie vor sich, wie sie am Abend ihrer Hochzeit fast besorgt gewirkt hatte. Ziehst du dich nicht aus? Was hatte sie erwartet? Irgendwelche ungewöhnlichen, abartigen Vorlieben? Dabei hatte er sich nur geschämt wegen seines allzu rosigen und rundlichen Körpers. Behältst du etwa die Brille auf? Sie schlug das Bett auf, streckte sich aus, spreizte die Beine. Die ganze Zeit beobachtete sie ihn, ohne jede Regung. Siehst du? Was sollte das bedeuten? Dass er trotz allem ein fast normaler Mann sein konnte? Monsieur Milk. Ja? Kann Inspektor Bascon Sie jetzt nach Hause begleiten? Wie Sie wünschen. Mein Kollege wird auch dabei sein, Monsieur Jonas. Ja, ja. War es gerade seine Sanftheit, seine Milde, die verschämte Zärtlichkeit, die Gina Angst gemacht hatten, weil er sie nie schlug, wenn sie von einem ihrer Seitensprünge nach Hause kam? Du brauchst heute nicht abzuwaschen, ich kann das machen. Was bist du eigentlich für ein Mann? Fürchtete sie, eines Tages würde sein wahres Wesen zum Vorschein kommen, seine ganze Abartigkeit? Die beiden Polizeibeamten waren nicht in Uniform, und doch drehten sich die Leute nach ihnen um, als sie zu dritt durch die Stadt schritten. Jonas in der Mitte. Als sie am Bistro von Fernand vorbeikamen, wandte er den Kopf ab, um denen, die gegen ihn ausgesagt hatten, die Peinlichkeit zu ersparen. Bitte, meine Herren, schauen Sie sich um. Als erstes möchte ich gerne das Schlafzimmer sehen. Wo geht es nach oben? Von meinem Büro aus, gleich da vorne. Ist es gestattet, dass ich mir einen Kaffee mache? Vielleicht könnten Sie uns erst die Kassette zeigen, in der Sie die Briefmarken aufbewahrt haben. Bitte. Aber die ist ja gar nicht leer. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Gina hat nur die seltensten Exemplare mitgenommen. In ihrer Handtasche hätten gar nicht alle Platz gehabt. Woher wusste sie, welche das waren? Ich habe sie ihr einmal gezeigt. Außerdem lagen sie ganz oben. Die beiden Männer durchsuchten das ganze Schlafzimmer, sogar Ginas Unterwäsche. Dann nahmen sie sich die Küche vor. Ist das die Schürze Ihrer Frau? Ja, natürlich. Eine Waffe haben Sie nicht im Haus? Nein. Wozu? Mit besonderer Sorgfalt prüften sie das Hackbeil und die Tranchiermesser. Im Büro blätterte der Inspektor in Ruhe das Russland-Album durch. Haben Sie von jedem Land ein solches Album angelegt? Nein. Es ging ihn alles nichts mehr an. Auch dass an der Ladentür immer wieder Gesichter zu sehen waren, die sich an die Scheibe drückten. Irgendwann an diesem Tag war etwas gerissen in ihm. Als hätte man einen Faden durchgeschnitten. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid, dass wir Sie so lange aufgehalten haben, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas. Alles lag jetzt hinter ihm. Es überraschte ihn, dass er noch Hunger empfand. In der Küche fand er etwas Käse und Brot vom Vortag. Er aß im Stehen. Dabei fiel sein Blick auf das Wäscheseil, das im Hinterhof gespannt war. Er war weder traurig noch bitter, als er in den Garten ging, um das Seil am Ast des Lindenbaums zu befestigen. Er konnte sich nicht mehr belügen. Nicht wegen Gina ging er aus der Welt, sondern weil man ihn gezwungen hatte, zu tief in sich selbst hinabzusteigen. Nach dem, was er über sich und die anderen erfahren hatte, konnte er nicht mehr leben. Als er da auf dem Stuhl stand, plötzlich panisch bei dem Gedanken an den körperlichen Schmerz, die Amsel, setzte sich der Vogel auf den Boden vor ihn, den er in den letzten Tagen gefüttert hatte. Die Sonne würde weiterscheinen, der Regen fallen, der Platz sich an den Markttagen frühmorgens mit Geräuschen füllen. Er musste ja nicht sterben. Dussia. Er würde schon zurechtkommen. An bestimmte Dinge einfach nicht denken. Er würde sich in Geduld üben. Ich habe schon befürchtet, dass Sie nicht da sind. Doch, doch. Sie sind doch Ginas Gatte? Ja. Ist es wahr, dass man Sie verhaften will? Ich weiß es nicht. Ich habe es erst heute Morgen erfahren. Ich muss auch gleich wieder ins Hotel zurück. Ich arbeite als Zimmermädchen im Belcourt. Kennen Sie das? Ja. Bevor ich geheiratet habe, habe ich auch hier im Viertel gewohnt. Ich kenne Gina noch aus der Zeit, als sie 15 war. Darum habe ich sie gleich wiedererkannt im Hotel. Sie war dort? Mehrmals. Immer wenn der Vertreter aus Paris kam, ungefähr alle 2 Wochen. Aha. Er heißt Thierry, Jacques Thierry. Er wirbt für chemische Produkte, scheint Ingenieur zu sein, obwohl er noch jung ist, noch keine 30, schätze ich. Er ist verheiratet und hat 2 schöne Kinder. Sein Ältester ist 5 oder 6, wie mein Jüngster. Ich weiß nicht, wo er Gina kennengelernt hat, aber vor ungefähr 3 Monaten habe ich die beiden im Korridor gesehen. Sie ist in sein Zimmer gegangen. Seitdem verbringt sie immer 1 oder 2 Stunden mit ihm. Und ich weiß ziemlich genau, was da vor sich geht, weil ich danach wieder das Bett machen muss. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen das erzähle, aber die Leute sagen, dass Sie Ärger haben und da habe ich mir gedacht, es ist besser, wenn Sie Bescheid wissen. Gina war schon mit 15 so. Wenn das für Sie ein Trost ist. Ist sie letzten Mittwoch im Hotel gewesen? Ja, gegen 2:30. Er ist Dienstag früh angekommen und Mittwochabend wieder abgereist. Mit dem Zug? Nein, er kommt immer mit dem Auto. Was hat Gina angehabt an dem Tag? Ein rotes Kleid, es war nicht zu übersehen. Wenn man sie wirklich ins Gefängnis stecken will, bin ich bereit auszusagen. Haben Sie vielleicht die Adresse dieses Mannes in Paris? Hier. Ich habe sie aus dem Gästebuch abgeschrieben. Danke. Mein Name ist Berthe Lenoir, falls Sie mich brauchen. Oh, es wäre mir lieb, wenn die Polizei nicht ins Hotel käme. Wir wohnen gegenüber der Fabrik in dem Haus mit den blauen Fensterläden. Ich danke Ihnen. Jetzt konnte er beweisen, dass er Gina nicht umgebracht und ihre Leiche nicht in den Kanal geworfen hatte. Trotzdem fühlte er sich nicht erleichtert. Mechanisch hatte er den Hut aufgesetzt, um aufs Polizeirevier zu gehen. Die Leute am Platz würden bald erfahren, was geschehen war, und sich anfangs ein wenig schämen, aber ihn schon nach wenigen Tagen freundlich grüßen wie zuvor. Salut, Monsieur Jonas. Würde man ihn jetzt verstehen? Würde man endlich akzeptieren, dass er ein Mensch war, wie jeder andere auch? Ich war immer anders. Der Himmel war grau und schwer. Ein Lieferwagen stand am nächsten Morgen vor der Antiquariatsbuchhandlung. Der Junge, der ein Buch über das Leben der Bienen gekauft hatte, spähte in den Laden, konnte aber nichts erkennen. Ist er jetzt da? Ich warte schon eine Viertelstunde. Nein, Monsieur. Der Laden ist zu. Gegen Mittag hatte sich seine Verhaftung herumgesprochen. Nur Fernand war beunruhigt. Um was geht es denn? Um Jonas, den Buchhändler. Ist das wahr, dass ihr ihn verhaftet habt? Wieso? Was ist los? Seine Tür ist verschlossen. Und es hat ihn heute noch niemand gesehen. Von einer Verhaftung ist mir nichts bekannt. Wissen Sie, Jonas ist ein seltsamer Mensch. Ich komme. Als der Inspektor erschien, versammelte sich vor dem Laden eine kleine Gruppe von Leuten. Monsieur Jonas? Wetten, der ist irgendwo in Deckung gegangen. Monsieur Jonas! Sei still, Louis. Können Sie etwas sehen, Inspektor? Nur seinen Hut. Der liegt auf dem Stuhl. Was ist denn los? Gibt es einen Schlosser in der Nähe? Ist etwas mit Monsieur Jonas? In der Nähe nicht gerade. Können Sie nicht den alten Dutour bitten? Er ist doch der Nachbar von Jonas. Bei ihm müsste man nur über die Hofmauer steigen. Ja, das wäre gut. Wissen Sie, ob er zu Hause ist? Ach, der ist immer zu Hause. Nur ziemlich schwerhörig. Der Inspektor brauchte nicht, über die Mauer zu steigen. Schon von der Leiter aus entdeckte er den Buchhändler. Er hing an dem Ast des Lindenbaums, der in seinen Hof hinüberragte. Die Küchentür war offen. Auf dem Tisch stand eine Tasse mit einem Rest Kaffee. Eine Amsel flog gerade aus der Küche hoch zu dem Baum. Der Buchhändler von Archangelsk. Nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Aus dem Französischen von Alfred Kuoni. Erzähler Wolfgang Pregler. Monsieur Jonas Jens Wawritschek. Gina Sina Martens. Fernand Götz Schubert. Basquin Achim Buch. Kommissar Gustav Peter Wöhler. In weiteren Rollen Peter Kämpfe, Jan-Peter Kampwirt, Felix Lengenfelder, Jonas Minte, Anne Moll, Angelika Richter, Bettina Stucki und Jürgen Uther. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Kerstin Düring. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2020. Dramaturgie Susanne Hoffmann.